In Chambézy am Genfersee haben die griechisch-orthodoxen Ostkirchen wieder ernst mit ihren Konzilsvorbereitungen gemacht. Immerhin war es im späten 9. Jahrhundert, dass sie ihre letzte heilige und große Synode, wir würden sagen ihr letztes ökumenisches Konzil, auf die Beine stellen konnten. Seit damals hat sich im christlichen Osten und Orient in Lehre, Leben und Liturgie nichts mehr geändert, mehr als 1100 Jahre lang. Umso mehr Zeit lassen sich die Orthodoxen auch jetzt mit ihren Konzilsvorbereitungen. Obwohl diese konkret schon 1961 begonnen hatten, zogen sie sich in die Länge und wurden 1999 wegen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Orthodoxie ganz abgebrochen. Erst jetzt kam wieder eine allorthodoxe vorkonziliare Konferenz zustande. Nun wurde neu über das bisherige strittige Thema einer Neuorganisation für die orthodoxe Diaspora in Zentral- und Westeuropa beraten. Fast alle Kirchen hatten ihre Diaspora-Bischöfe mit nach Chambézy gebracht. Der wichtigste unter ihnen ist der in München residierende Berliner Erzbischof Marc Arndt von der russischen Auslandskirche. Seine Anwesenheit an der Seite von Erzbischof Ilarion aus Moskau bekräftigte auch die erst vor kurzem erfolgte Aussöhnung der ehemaligen zaristischen Emigrantenkirche mit der russischen Mutterkirche. Diese Verständigung war erst nach dem Ende des Kommunismus möglich geworden. Marc erwies sich bei seinem ersten größeren Auftreten als Mitglied einer gesamtrussischen Kirchendelegation, als erfahrener Anwalt für eine geschlossenere Präsenz der verschiedenen orthodoxen Auslandskirchen in ihren Gastländern. Ihm wird künftig vermutlich eine besondere Rolle bei den weiteren Verhandlungen zukommen. Die vierte panorthodoxe vorkonziliare Konferenz hat nach einwöchigen, teils recht heftigen Debatten den Weg zum schon lang geplanten Reformkonzil der Orthodoxie freigemacht. Ein ganzes Jahrzehnt versperrten ihn die Differenzen über Kirchenstruktur und Kirchenverwaltung, die sich besonders zwischen griechischen und russischen Orthodoxen aufgetan hatten. Sie konnten nun endlich überbrückt werden. Die Vertreter der 14 orthodoxen Ostkirchen einigten sich in der strittigen Diaspora-Frage auf einen Kompromiss. Konstantinopel verteidigte seine Zuständigkeit für alle Diaspora-Griechen, worin es massiv durch die Kirche von Zypern unterstützt wurde. Die russische orthodoxe Kirche konnte sich hingegen mit ihrer Zukunftsvision unabhängiger, einheitlicher orthodoxer Landeskirchen in der Diaspora durchsetzen. Bisher herrscht dort ein oft heilloses Neben, ja Gegeneinander der verschiedenen orthodoxen Kirchen der Griechen, Russen, Serben, Rumänen und Bulgaren. Auch in der Bundesrepublik wird dieser Neuansatz über kurz oder lang eine gemeinsame orthodoxe Kirche von Deutschland bedeuten. Wie es in dem Abschlusskommuniqué heißt, werden die nationalen Bischofskonferenzen für die orthodoxe Diaspora unter dem Vorsitz des örtlichen Konstantinopler Hierarchen stehen, wie das in Deutschland bereits der Fall ist. Für das Zustandekommen einer großen und heiligen Synode der Orthodoxie ist damit nun das Eis gebrochen. Ein weiteres vorkonziliares Treffen wird schon im Dezember, ebenfalls in Chambézy, stattfinden.